Ich weigere mich zu beweisen, dass ich existiere, sagt Gott. Denn ein Beweis ist gegen den Glauben und ohne Glauben bin ich nichts. Aber, sagte der Mensch, der Babelfisch ist doch eine unbewusste Offenbarung, nicht wahr? Er hätte sich nicht zufällig entwickeln können. Er beweist, dass es dich gibt und darum gibt es dich, deine eigenen Argumente zufolge nicht. Quod erat demonstrandum. Ach du lieber Gott, sagte Gott, daran habe ich nicht gedacht. Und löste sich prompt in ein Logikbröckchen auf. Zitat nach Douglas Adams, per Anhalter durch die Galaxis. Religion ist einfach nicht loszuwerden. Oder es ist nicht einfach, sie loszuwerden. Dabei ist sie oft so lächerlich, so lachhaft in ihren Ritualen. Gleichzeitig hat sie grausame Regeln, verletzt und diskriminiert Menschen. Und unglaubwürdig ist das Ganze auch noch. Trotzdem ist Religion immer noch kein Logikwölkchen geworden. Im Gegenteil. Religion ist wieder auf dem Vormarsch. Dabei stößt sie auf erstaunlich wenig Widerstand. Ihr wird mit Toleranz begegnet. 2011. Passend zur Weihnachtszeit, die für viele leider immer noch die Gelegenheit für einen Kirchenbesuch ist, haben wir uns in der Kritik der Religion zugewandt. Wir wollten zeigen, was sie anti-emanzipatorisch und kritikwürdig macht, warum sie noch immer so wichtig ist und was es mit den aktuellen Verhältnissen zu tun hat. Denn schon Marx wies darauf hin, dass Religion der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Für ihn ist die Religion Ausdruck des gesellschaftlichen Elends und zugleich auch Protest gegen dieses Elend. Gleichzeitig kann Religion auch als Ausdruck eines Wunsches nach einer besseren Welt begriffen werden. Wir wollten zeigen, dass ein solches Bedürfnis als Kern der Religion ernst genommen und bewahrt werden sollte, ohne jedoch die Religion bewahren zu wollen. Denn eine bessere Welt sollte es nicht erst im Jenseits geben. Die Veranstaltung ist eine ganze Weile her. Das tut uns leid und wird hoffentlich so nicht wieder passieren. Es gab tatsächlich Menschen, die auch nach der dritten Ankündigung im Transmitter immer noch auf die Ausstrahlung dieser Sendung warteten und stattdessen jeweils andere Alleinschonabende serviert bekamen. Um ehrlich zu sein, die Datei ist irgendwo zwischen ausgetauschten Festplatten, dem Diesseits und dem Jenseits verschollen gegangen. Passiert hoffentlich nicht nochmal, haben wir uns zumindest dolle vom Universum gewünscht. Hier jetzt also viel Spaß mit Allein schon Jesus, einer einführenden Veranstaltung in die Religionskritik, gehalten von Marc Schumacher. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He taught me how to live my life as it should be. He taught me how to turn my cheek when people laugh at me. I've had friends before, and I can tell you that he's one who will never leave you flat. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He taught me how to pray and how to save my soul. He taught me how to praise my God and still play rock and roll. The music may sound different, but the message is the same. It's just an instrument to praise his name. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is a friend of mine. Jesus is a friend of mine. He is like a mountie, he always gets his man, and he'll zap you any way he can. Zap. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He loves me when I'm right. He loves me when I'm wrong. He loves me when I waste my time by writing silly songs. He loves me when I'm quiet and I have nothing to say. He'll love me when I'm perfect if I ever get that way. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus. Jesus is a friend of mine. Einsteigen möchte ich damit, worum es in meinem Vortrag nicht wirklich konkret geht. Das ist zum einen Jesus und das ist zum anderen Weihnachten. Trotzdem passt das schon ziemlich gut. Ich möchte eine Frage verfolgen, und zwar die Frage, wie geht Religionskritik als Herrschaftskritik, wie geht das heute? Was wären da entscheidende Fragen? Also wie verhalten sich die Vergesellschaftungen über Ware, Geld und Arbeit auf der einen und religiöse Organisationsformen und Praktiken auf der anderen Seite zueinander? Und in diesem Feld möchte ich ein paar Modelle vorstellen, die mir da besonders bemerkenswert erscheinen von Religionskritik. Das heißt, es ist auch nicht angelegt als so ein enzyklopädischer Vortrag von, wir gehen jetzt die Religionskritik der letzten Jahrhunderte durch. Wenn es Verständnisfragen gibt, irgendwas unklar ist, ich irgendwie zu sehr abdrifte, könnt ihr gerne rein und das dementsprechend monieren oder nachfragen. Das Ganze hat zwei Teile. Im ersten Teil geht es vorrangig darum, eben Fragen zur Religions- als Herrschaftskritik zu formulieren. Kurz dazu einige heute viel diskutierte atheistische Publikationen anzugucken und das Feld mittels einiger sortierender Kategorien so ein bisschen zu skizzieren. Dabei geht es mir um drei heute prominente Formen von Religion. Religion als Fundamentalismus, als Lifestyle und als Business. Im zweiten Teil geht es dann nicht mehr um Religion im Kapitalismus, sondern um Kapitalismus als Religion. Da möchte ich an einen fast 90 Jahre alten Text erinnern, der auch genauso heißt, Kapitalismus als Religion. Das ist ein frühes Fragment von Walter Benjamin. Und erinnern möchte ich damit auch an einen Umgang mit Religion bzw. Theologischem, der quer zu den heute meistgeführten Debatten steht. Eingehen möchte ich dort, also im zweiten Teil, auch kurz auf Feuerbach und Marx, vor allem dessen Fetischkapitel im Kapital und die Strategie der Kritik, die da drin steckt und sich eben fetisch einer religiösen Analogie bedient. Und mit Marx möchte ich auch einsteigen. Alles Stehende und Ständische verdampft, alles Heilige wird entweiht, hieß es im Kommunistischen Manifest. Für Deutschland ist die Kritik der Religion im Wesentlichen beendigt. Und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik, hatte Marx schon 5 Jahre vorher geschrieben. Und heute steht die Religion wieder vor der Tür. Und es geht um die Frage, wie eine adäquate Kritik aussehen könnte. Kritik der Religion ist aber nicht gleich Kritik der Religion. Das gilt zunächst historisch. Die Kritik der Aufklärung an der Religion hatte einen ganz anderen Gegner. Zum einen institutionell, da die Kirche ein entscheidender Machtfaktor auf Seiten des Ancien Regime bzw. der Reaktion war. Zum anderen musste damals Rationalität erst durchgesetzt werden gegen Praxis- und Denkmuster, in denen immer alles durch transzendente Bezüge durch musste. Also selbst die ganzen aufständischen Bewegungen vorher haben sich ja auch religiös in Europa religiös legitimiert und religiös argumentiert. Während danach, nach der Aufklärung, Religion, wie gebrochen und unzulänglich auch immer, zunehmend zur Privatsache wurde. Die Idee zu diesem Thema entstand eigentlich aus einer Verblüffung über die Wiederkehr der Religion in verschiedenen Feldern, sowohl weltweit als politischer Islam oder christlicher Fundamentalismus, als auch bei Freunden, die plötzlich wieder in der Kirche heiraten. Wie kommt das? Welche Unterscheidungen sind hier sinnvoll? Und in welchen Gewändern und Verschiebungen ereignet sich die inzwischen viel beschworene Renaissance der Religion? Welches Instrumentarium haben wir eigentlich, um nicht zwischen Antirassismus und Islamkritik, Aufklärungsliberalismus und linkem Rigorismus stecken zu bleiben? Und etwas grundsätzlicher gefragt, wieso duldet der Kapitalismus eigentlich andere Anbetungspraxen neben sich? Warum ist Religion überhaupt noch da? Und in welchen Formen? Was hat sich da verändert? Die Religion bleibt abstrakt und nimmt, guckt man genauer hin, sehr unterschiedliche Ausprägungen an. Und das meint jetzt nicht nur die verschiedenen Vorstellungen von irgendwelchen übersinnlichen Wesen und die diversen Varianten häufig bizarrer Rituale, sondern auch die verschiedenen Grade an Säkularisierung, die verschiedenen Verschränkungen von Religion und Moderne, was nicht notwendig dasselbe ist, Säkularisierung, diese Verschränkung von Religion und Moderne. Es gibt auch sehr moderne, sehr religiöse Bewegungen. Es soll heute nicht um eine spezifische Spielart von Religion gehen, sondern eben um Religion und Kapitalismus. Und es geht also jetzt auch nicht um Weltreligion im Vergleich. Wenn es konkreter wird, stehen am ehesten die drei wichtigsten monotheistischen Offenbarungsreligionen im Fokus, also Christentum, Islam und Judentum, Besonders aber eben das Christentum, das für die Entwicklung des Kapitalismus eine entscheidende Rolle gespielt hat. Soweit zu die Religion. Bei der Kapitalismus ist das ein bisschen einfacher. Dass der Sweatshop in Nordmexiko oder Shenzhen oder wo immer und der nette Ökobäcker von nebenan nicht etwas grundsätzlich Unterschiedliches sind, merkt man spätestens in der Krise. Wenn sie sich in der Konkurrenz nicht behaupten können, also ihre Arbeitskräfte nicht profitabel verwerten und so ihre Waren nicht profitabel losschlagen können, gehen sie kaputt. Dasselbe Prinzip gilt allerdings zunehmend auch für Religion. Religionen konkurrieren miteinander um die Schäfchen und müssen sich auf einem Markt behaupten. Teils nimmt das bemerkenswerte Formen an, die Religion und Kapitalismus, Business und Wahnsinn direkt kurzschließen. So formuliert ein Vertreter einer recht erfolgreichen Variante religiösen Unternehmertums, der evangelikale Fernsehprediger Jim Becker, Zitat, "We have a better product than soap or automobiles. We have eternal life." Also wir haben ein besseres Produkt als Seife oder Autos. Wir haben das ewige Leben. Evangelikale Fernsehprediger sind für Religionskritikerinnen meist eine leichte Beute. Und auch für Leute, die keine Gemeinsamkeiten mehr zwischen deren häufig in den USA verkündeten Message und dem entdecken wollen, was der vergleichsweise harmlose Pfarrer von nebenan von seiner Kanzel verkündet. Trotzdem möchte ich an einem Zitat eines US-Fernsehpredigers erläutern, worum es heute Abend gehen soll. Er stammt aus dem recht unterhaltsamen Film Religious, ich weiß nicht, ob der eine oder die andere den gesehen hat, in dem, also das kann man echt ganz gut machen, in dem Bill Maher alle möglichen, mehr oder weniger wahnsinnigen Vertreter von Christentum, Islam und Judentum interviewt und dabei unter anderem auf den Prediger Jeremiah Cummings trifft. Dieser verkündet, von Bill Maher auf seinen opulenten Lebensstil angesprochen, der im Kontrast zu demjenigen von Jesus und Paulus stehe, klar, naja, money happens. Mahers Kritik in diesem Film ist so richtig wie zu einfach. Seine Kritik ist ungefähr so, das Geld ist halt da, weil sie von den Zuschauerinnen und Zuschauern Geld bekommen und es ihnen nicht zurückgeben. Richtig ist daran, dass die Abzocke völlig offensichtlich ist in diesen Business-Praktiken. Warum diese Kritik aber zu einfach ist, ist schon einer der Kernpunkte, über die ich sprechen möchte. Es geht dabei um eine doppelte Frage. Wie ist dem Wiedererstarken von Religion zu begegnen? Wie kann eine Kritik von Religion heute aussehen? Und wie ist dabei zu vermeiden, in bestimmte Fallen zu tappen? Mit Fallen meine ich hier vor allem eine Figur. Man meint sich so weit dagegen und darüber hinweg, dass man unter der Hand religiöse Muster nachbaut. Also ich bin sowas von nicht religiös und da fallen mir bestimmte Sachen dann irgendwann schon nicht mehr auf, die ich selber in meiner eigenen politischen oder sonstigen Praxis so veranstalte. Und zwar mitsamt all dem hierarchischen, unbefragbar Gesetzten und mitsamt einem verpflichtenden Kult. Also genau dem, was Religion in aller Regel ausmacht. Schlagend sind hier sicherlich säkular-religiöse Erscheinungsformen in der Geschichte der Arbeiterbewegung, vor allem der Arbeitskult. Kirchen werden zu Kulturpalästen oder Getreidespeichern umfunktioniert. Und daneben steht ein Arbeiterdenkmal, das zur endlosen Plackerei für die Sache auffordert. Arbeit heißt der Heiland der neueren Zeit, wie Benjamin den sozialdemokratischen Theoretiker Josef Dietzgen in seinen Thesen über den Begriff der Geschichte zitiert. Diverse Heilsversprechen und sektenartige Organisationsformen durchziehen die Geschichte linker Bewegungen. Ich spare mir hier die Beispiele. Und sparen kann ich mir die Beispiele, beziehungsweise an jedem Beispiel müsste die Analyse dann auch wirklich genauer werden, also es geht hier nicht um so ein Abräumen, weil eine solche Kritik eben Mainstream ist. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Kritik radikaler linker Versuche. Alles religiös. Der Spiegel titelte vor einigen Jahren mit dem atheistischen Bestseller Der Gotteswahn des Evolutionsbiologen Richard Dawkins. Der Titel lautete wie folgt, Spiegel, Gott ist an allem schuld, der Kreuzzug der neuen Atheisten. Und so funktioniert dann auch der zugehörige Artikel. Das ist genau das gleiche Verhältnis, die das kritisieren, bauen genau das in ihrer Argumentation nach. Das Buch selbst, also jetzt Gotteswahn von Dawkins, kommt erstmal erfrischend daher. Er argumentiert klar und einfach und es ist, wie auch ähnliche Produktionen, wie zum Beispiel Christopher Hitchens' God is not great, how religion poisons everything, oder auf Deutsch der Herr ist kein Hirte, oder der eingangs erwähnte Film Religious, eine Fundgrube, für die sexistischen, homophoben und nationalistischen Praktiken von Religiösen. Ein wichtiges Ziel ist bei dieser Gruppe von neo-atheistischen Büchern immer das gleiche, oder Werken, sind auch Filme, eine atheistische Lobby zu stärken. Da muss man sich, wenn man das genauer macht, allerdings auch genau die entsprechenden Leute angucken und das, was sie dazu so sagen. Also Hitchens zum Beispiel sagt zu diesem Projekt der Brights, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also von den USA ausgegangen, Dawkins ist auch relativ wichtig drin, also wirklich so eine Art Lobbygruppe, dass er da zusammenzuckt, wenn er so ein identitäres Projekt, von so einem identitären Projekt hört. Also da kann man nicht alle einfach in einen Topf werfen. Aber zurück zu Dawkins erstmal. Das Buch Der Gotteswahn ist geprägt von einem einfachen Setting. Naturwissenschaftliche Rationalität versus religiöse Vorstellung. Den Gotteswahn eben. Dawkins prüft Argumente für und wider die Existenz Gottes, die Gotteshypothese, und kommt zum wenig überraschenden Ergebnis, dass es ihn mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht gibt. Er zitiert sympathischerweise ab und an Douglas Adams, dem das Buch auch gewidmet ist, also dem Autoren von unter anderem Per Anhalter durch die Galaxis. Und so auch in der Widmung, also in der Widmung ist auch ein Adams-Zitat, Zitat Adams, genügt es nicht zu sehen, dass ein Garten schön ist, ohne dass man auch noch glauben müsste, dass Feen darin wohnen. Da habe ich mich übrigens bei dem Ankündigungstext auch sehr darüber gefreut, dass das ja auch irgendwie mit diesem sehr schönen Adams-Zitat anfängt, von Gott, der sich in ein Logikwölkchen auflöst. Und auf diese Differenz von Wissen und Glauben, die in diesem Anfangszitat drinsteckt, von der Ankündigung, werde ich auch später noch eingehen. Außerdem hat Dawkins meist die richtigen Gegnerinnen. Bei ihm als Evolutionsbiologen ist das selbstredend der Kreationismus und dessen wissenschaftlich aufgepeppte Variante namens Intelligent Design, also die gegen die Evolutionstheorie gerichtete These, dass das Leben auf der Erde nur auf einen Intelligent Designer, also Gott, zurückgeführt werden kann. Hier treten religiöse Glaubensbestände wieder als Wissensbestände auf. Also hier ist Religion überhaupt gar keine Privatsache, sondern worum es hier geht, ist ein ernsthafter Kampf um die Einführung von Bibeltexten in den Biologieunterricht. Das gibt es in den USA, also in Utah ist das ziemlich viel diskutiert worden. Das gibt es auch in der BRD. 2007 hat die hessische Kultusministerin gefordert, Kreationismus in den Biounterricht einzuführen. Und es gibt dazu, wo wir eben schon bei Filmen waren, auch eine, wie ich finde, ganz großartige Simpsons-Folge, wo Lisa Simpson so die Stimme der Aufklärung ist, die sagt, das ist so völliger Irrsinn, wir können ja nicht im Biounterricht irgendwie so Bibel lesen. Und im Endeffekt dann aber leider eine Abstimmung verliert und daraufhin, also es ist klar, es wird nur eine Sache hier gelehrt und es wird dann der Kreationismus gelehrt. Eine ganz großartige Szene, wie dann in diesem Bio-Buch, in diesem Bio-Unterricht die Lehrerin sagt, okay, ihr gebt jetzt alle eure Bio-Bücher da bei dem Hausmeister ab und ich schlage jetzt diese obskurantistische Trommel. Also das ist ganz, ganz toll. Und, ja. Also wie gesagt, gibt es auch auf YouTube. Das ist ja offensichtlich ein reaktionärer Irrsinn, der ja leider auch trotz der Entwicklung des Flying Spaghetti Monsterism nicht erledigt ist, einer Gegenbewegung genau dazu, auch aus den USA, die verlangt, dass dann auch ihre Version eines Intelligent Designers in den Biounterricht aufgenommen werden möge. Die Erschaffung der Welt durch das fliegende Spaghetti Monster. Und das ist wirklich ganz schön. Also das ist wirklich eine der bemerkenswertesten Formen von Religionskritik, die mir in den letzten Jahren untergekommen ist, weil die einfach sagen, ja, es ist in Ordnung. Also es ist kein Problem, wir machen Darwin, wir machen Kreationismus, aber dann bitte auch unser Ding. Und das, was die machen, ist, dass sie mit offensichtlich viel Spaß praktisch das ganze Setting von den Kreationisten irgendwie nachbauen. Also die haben da völlig irrwitzige Statistiklesarten, bauen richtig schöne Zusammenhänge, irgendwelche komischen Kurven also mathematische Kurven, der Zusammenhang, glaube ich, der Erderwärmung und des Rückgangs der Piraten auf der Welt und also es gibt da, also die bauen da wirklich diese pseudowissenschaftliche Argumentation total nach, hatten offensichtlich da auch viel Spaß bei und haben dann auch angefangen, in ihrer neu gegründeten Kirche halt auch den ganzen Quatsch dann nachzubauen von, es gibt irgendein Schisma, also es gibt große Spaltungen, es gibt irgendwelche Wüstendogmenstreits und so weiter. Und diesen Grundgedanken und diese Grundbewegung, die fand ich wirklich sehr, also nicht nur sehr erheiternd, sondern darin auch gut. Also die haben zumindest relativ viel Medienarbeit gemacht und haben einigermaßen ein Echo bekommen. Aber zurück zu Dawkins. Während sich bei dem Ergriffenheit, Staunen über Wundersames in der Natur und so weiter auch auf der Seite der Naturwissenschaften findet, verbleibt der Wahn, der Gotteswahn, komplett auf der Seite der Religion. Und so ist es auch kein Wunder, dass Dawkins sein Buch beschließt mit der These, die Befreiung von der Religion sei die Befreiung. Deutlich wird hier, wenn man Religion so stark macht als Gegner, gerät Entscheidendes aus dem Blick, nämlich die Verhältnisse, die ein Bedürfnis nach religiösem Halt überhaupt erst hervorbringen. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. So nochmal Marx aus der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, zu einem der Texte von Marx irgendwie zu seiner Religionskritik, gilt für diese Form der Religionskritik also gerade nicht. Also es geht nicht darum, sich wirklich anzugucken, welche Verhältnisse bringen eigentlich warum dieses Bedürfnis nach Religion hervor. Das ist bei liberalen Atheisten, also jetzt denen, die ich hier behandle, in aller Regel überhaupt nicht die Frage. Hier wäre dementsprechend aber genau danach zu fragen, also nach dem Bedürfnis nach Religion. Das erscheint zunächst recht einfach. Elende Verhältnisse bringen das Bedürfnis nach Trost, handhabbaren Erklärungen und dem Versprechen ganz anderer Verhältnisse hervor. Dazu nochmal ein Marx-Zitat. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Sie ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Das funktioniert aber nicht mechanisch. Auch das religiöse Ticket zu ziehen bleibt eine Entscheidung. Also hier sind keine einfachen Ableitungen möglich. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, es gibt einen Automatismus, dass Leute, denen es schlecht geht, irgendwie religiös werden. Es gibt verschiedene andere Optionen. Das heißt, ich denke schon, dass da in der Kritik auch immer genau dieses Moment der Freiheit und der Wahl auch stark zu machen ist und nicht von irgendwelchen Robotern auszugehen, wo es so einfach Ableitungsverhältnisse gibt. Lars Quadfasel schreibt in seinem sehr lesenswerten dreiteiligen Text zu Gottes Spektakel, die Menschen griffen halt nach irgendeiner Autorität, egal welcher. Autorität sans phrase. Aber warum ist das heute zunehmend Religion? Zu konstatieren ist auf jeden Fall mit Adorno, Zitat, selbst solche, die für normal gelten und vielleicht sie besonders, akzeptieren Warnsysteme, weil diese immer weniger von dem ihnen ebenso undurchsichtigen der Gesellschaft zu unterscheiden, aber einfacher sind. So viel zum Bedürfnis nach Religion. Zu fragen ist außerdem nach der Praxis. Hier hatte ja Freud schon 1907 angesichts religiöser Praktiken, also er hat sich religiöse Praktiken angeguckt und das, was seine Patienten und Patientinnen da so machen, sich getraut, Zitat, die Zwangsneurose als pathologisches Gegenstück zur Religionsbildung aufzufassen. Die Neurose als eine individuelle Religiosität und die Religion als eine universelle Zwangsneurose zu bezeichnen. 1907, also finde ich schon recht bemerkenswert. Und ich denke, das ist ein schönes Beispiel für das aufklärerische Potenzial der Psychoanalyse, gerade im Kontext der Religionskritik. Der Gesellschaftstheoretiker und Psychoanalytiker Slavoj Žižek zitiert Pascal, also den Mathematiker und Philosophen, mit dem Satz, knie nieder und bete und du wirst glauben. Was er daran deutlich macht, ist zunächst eine kritische Umkehrung der gängigen Perspektive, die davon ausgeht, dass dem individuellen Glauben eine bestimmte Form religiöser Praktiken entspringt. Also ich glaube an irgendwas und dementsprechend befolge ich dann irgendwelche Rituale. Und der kritischen Beobachterin häufig nur die kopfschüttelnde Frage bleibt, glauben die das wirklich? Schließlich lässt sich in die Köpfe der Menschen nicht reingucken und Weltkarten, die die jeweiligen religiösen Zugehörigkeiten der Menschen abbilden, sind aus atheistischer Perspektive zwar erschreckend, sagen aber selbstredend überhaupt nichts über deren Glauben als Selbstverhältnis aus. Nach der religiösen Praxis zu fragen und nach deren strukturellen Einbettung in gesellschaftliche Formen heißt auch, für eine Kritik der Religion eine Kritik stark zu machen, die davon ausgeht, dass die Frage nach dem Inhalt, nach dem dahinter, ich gucke mir die Praxis an und will immer wissen, was glauben die da wirklich, dass diese Frage Teil des kritisierten Gesamtzusammenhangs sein kann. Und zwar dann, wenn sie einfache Kausalzusammenhänge und Trennungen annimmt und so entscheidend es nicht versteht. Ein Beispiel, das gilt für einfache dichotome Welterklärungen, die zum Beispiel von aufgehenden Masterplänen der Herrschenden ausgehen und heute zum Beispiel gerne die manifeste kapitalistische Krisendynamik auf menschliche Heuschrecken oder faule Griechen oder wen auch immer zurückführt. Das gilt aber auch für Fragen praktizierter Religion. Also die ganze Frage der Praxis und wie kann man sich das angucken und inwiefern ist es wirklich verkürzt oder kann es zu Verkürzungen führen, wenn man sich immer fragt, okay, was ist sozusagen jetzt wirklich da drin? In den Menschen, ihrem Glauben, ihrem, was auch immer für Vorstellungen. Žižek führt in diesem Zusammenhang gerne und häufig eine Anekdote an, in der der Atomphysiker Niels Bohr von einem Kollegen auf das Hufeisen angesprochen wird, das über seiner Tür hängt. Bohr antwortet auf die irritierte Nachfrage nach seinem Glauben an dessen Wirkung, dass er an sowas selbstverständlich nicht glaube, Naturwissenschaftler. Aber man habe ihm allerdings gesagt, das wirke auch, ohne dass man daran glaubt. Worauf Žižek hier aufmerksam macht, sind unter anderem Formen indirekten Glaubens. Man glaubt nicht mehr selbst, sondern verortet den Glauben in den anderen, die sozusagen für einen glauben. Klassisch sind das Kinder, für die man religiöse Rituale vollzieht, an die man selbst nicht glaubt. Von da könnten wir dann zu Weihnachten kommen. Oder eben die religiös durchgeknallten Nachbarinnen und Nachbarn. Wie gut, dass man damit nichts zu tun hat, sondern nur Kirchensteuer zahlt, die Kids im diakonischen Kindergarten hat und sie nur aus Konvention taufen lässt. Also Kontext ist Form indirekten Glaubens. Ich glaube nicht mehr selber, sondern die religiös durchgeknallten Nachbarinnen und Nachbarn zum Beispiel sind diejenigen, die glauben, oder meine Kinder, für die ich dann irgendwelche Praktiken vollziehe. Der Irre von vis-à-vis hat schon wieder eine Heiligenerscheinung, die den Nicht-Irre über seinem durchgeknallten Nachbarn schweben sieht. Dass die anderen für einen selbst glauben, gibt es in verschiedenen Spielarten. So führt Dawkins eine Unterscheidung zwischen Glauben an Gott und Glauben an den Glauben an. Hauptsache, die Leute glauben an irgendwas, das spendet ihnen Trost, macht sie weniger gewalttätig und so weiter und so weiter. Zum letzteren Punkt der Gewalttätigkeit sind Dawkins und auch Hitchens atheistische Bestseller selbstredend voll von Gegenbeispielen. Und bei Dawkins findet sich auch ein Verweis auf eine sehr schön zugespitzte Gestalt dieser Figur, dieses Indirekten. Der elektrische Mönch, wiederum von Douglas Adams, ein Roboter, dessen Funktion darin besteht, dass er einem das Glauben abnimmt. Also es ist so, ne, praktisch wie ein Geschirrspüler mein Geschirr spült, habe ich dann auch eine Maschine, einen Roboter, der für mich glaubt und der wiederum selber dann leider durchdreht. Und ja, aber das ist eine andere Geschichte. Religion erscheint heute in sehr unterschiedlichen Varianten. Am meisten ins Auge springen drei Formen, wie eingangs schon erwähnt, Religion als Fundamentalismus, Religion als Lifestyle und Religion als Business. Die These hier dazu ist, dass alle drei als Form dessen begriffen werden müssen, was Adorno als ungeglaubten Glauben bezeichnet. Ich fange mal an mit der Religion als Fundamentalismus. Also genauer den politisierten Formen religiösen Eiferertums. Da liegt die Aggressivität auf der Hand. Das gilt für islamistische Attentate wie für christlich-fundamentalistische Angriffe auf Abtreibungskliniken. Nur Beispiele zu nennen. Inwiefern kann hier von ungeglaubtem Glauben gesprochen werden? Das ist ja erstmal kontraintuitiv. Ein hervorstechendes Merkmal religiöser Fundamentalisten ist ja in aller Regel, dass sie sich eben nicht mit den Verheißungen ihrer Dogmen zufrieden geben. Egal wie das Paradies jeweils ausbuchstabiert wird. Sondern gerade das Genießen der anderen, aus dem Terminus von Žižek, nicht ertragen und davon umgetrieben werden, dass ihre Nachbarinnen und Nachbarn womöglich nicht genauso von asketischem Zwang getrieben leben wie sie selbst. Ja, also das ist wirklich so, wenn ich so ein Paradiesversprechen habe, könnte ich mich ja theoretisch damit auch zufrieden geben und freuen, dass ich da irgendwann später hinkomme. Und den Zweifel am eigenen Irrsinn niederzuhalten, bedarf offensichtlich Anstrengungen, die häufig in Aggression umgesetzt werden. Christoph Türke hat das mal definiert als Fundamentalismus ist von Unglauben unterlaufener Glaube, Säkularismus ist von Glauben unterlaufener Unglaube. Die erste Hälfte, darum ging es ja eben, Also Fundamentalismus wird sozusagen von Unglauben unterlaufen, von Zweifeln unterlaufen. Und genau da kommt halt auch eine bestimmte Psychodynamik her. Zur zweiten Hälfte. Der Säkularismus sei ein vom Glauben unterlaufener Unglaube, ergeben sich andere Fragen, die, glaube ich, in unserem Kontext noch ein bisschen interessanter sind. Da ist zunächst die Frage, inwiefern die kapitalistische Vergesellschaftung selbst, säkular, religiöse Züge trägt. Darauf werde ich später noch eingehen. Dann die Frage von vorhin. Inwiefern drohen gerade diejenigen, also ich glaube, dann können wir da auch schon wieder zu. Dann die Frage von vorhin, inwiefern drohen gerade diejenigen, die sich darüber hinaus meinen, also ich habe mit dem Quatsch nichts mehr zu tun, das zu Recht Bekämpfte unter der Hand nachzubauen. Beispiel vorhin, Arbeiterbewegung, also beispielsweise in der Sowjetunion. Woran glauben diejenigen, die mit Jesus oder den anderen Erlösern nichts anfangen können? Oder ist das die falsche Kategorie? Weil sie Sachen in einen Topf wirft, die zu trennen wären. Dass das Problem mit heißen Religionen, also denjenigen, die wirklich buchstäblich, die ihre heiligen Texte buchstäblich nehmen und eben nicht durch bestimmte Säkularisierungsschritte durchgegangen sind, dass eben dieses Problem mit den heißen Religionen darin besteht, dass sie ihre Glaubensbestände wieder als Wissensbestände durchsetzen wollen, wie im Kreationismus, ist ja schon deutlich geworden. Erwähnen möchte ich hier einen Versuch, den Glauben quasi zu hijacken, der wiederum von Žižek prominent vertreten wird. In einem inzwischen von ihm wie üblich mehrfach variierten Vortrag namens Why Only an Atheist Can Truly Believe, warum nur ein Atheist wirklich glauben kann, unternahm es vor ein paar Jahren, die sich selbst widersprechenden Praktiken von Religiösen herauszuarbeiten, insbesondere eben diese Verwischung der Grenze von Glauben und Wissen in fundamentalistischen Spielarten. So führt sich ein Glauben, der aggressiv als Wissen auftritt, irgendwann auch selbst ad absurdum. Also er gerät auch sofort in bestimmte Widersprüche in der Welt, in der wir leben. Aber das hatten wir ja schon. Wichtiger ist hier sein Versuch, den Glauben atheistisch eben zu hijacken, im Sinne eines emanzipatorischen Projekts. Es geht ihm da immer um eine universalistische Geste. Er hat auch mal ein ganzes Buch über Paulus geschrieben, was wiederum das heißt Die Puppe und der Zwerg, was sich auf ein wichtiges Bild, auf das ich nachher noch kurz eingehen werde, wiederum von Walter Benjamin bezieht. Er macht aber vor allem so eine Paulus-Lektüre. Also es geht ihm um diese universalistische Geste und nicht um Religion. Aber warum dann der Rekurs auf Religion? Was passiert da gerade in so einem intellektuellen Feld? Zum einen, denke ich, ist das, dass sich immer mehr auch kritische Intellektuelle mit Religion auseinandersetzen, eine Reaktion auf deren Erstarken. Religion wird einfach relevanter. Und auch gleichzeitig ein Versuch, dem Gegner ein entscheidendes, wenn nicht sogar das entscheidende Instrument zu entwenden, den Glauben quasi. Zum anderen will Žižek immer auf die Rekonstituierung einer linken revolutionären Bewegung hinaus und bedient sich dafür eben eines Kernstücks aus einem 2000 Jahre erprobten Erfolgsmodell. Was Žižek da meint, nur um das kurz zu erläutern, was der mit Glauben meint, ist sowas wie ein Moment des Kontrafaktischen. Also dass sich auch rational nicht komplett einfassen lässt. Ein Moment des Kontrafaktischen, ein was wirklich ganz anderes wollen. Und dieses etwas ganz anderes wollen, dass das eben Atheistinnen und Atheisten wollen können, nicht müssen, aber wollen können, und aber gerade nicht religiöse Fanatiker, die letztlich immer wieder mehr vom herrschaftlichen Selben wollen und nicht was ganz anderes, ist die Pointe dieser Veranstaltung von Žižek. Damit komme ich zur zweiten Spielart. Wie verhält es sich jetzt mit Religion als Lifestyle- und Wellnessprogramm? Insgesamt haben heiße Religionen, von denen hatten wir es ja eben schon kurz, eher Zulauf, also Varianten, die eine vermeintlich textgetreue Auslegung ihrer heiligen Texte gegen säkulare Selbstverständlichkeiten in Anschlag bringen, charismatische Führerfiguren hervorbringen und also insgesamt offen irrational auftreten. Gleichwohl ist Religion auch und gerade im Wellness-Bereich schon lange am Kommen. Das galt für die BRD lange vor allem für ostasiatische Importe. Seit einigen Jahren ist aber nicht nur das Schmunzelmonster, wie die Titanic wiederum treffend mal mit dem Dalai Lama getitelt hat, also ein direkt von Gott eingesetzter Feudalfürst in Wartestellung, hierzulande hoch im Kurs, der ja inzwischen immerhin offiziell auf politische Macht verzichtet hat. Auch der Papst ist inzwischen zum Popstar avanciert. Schnedelbach spricht hier, der aus der kritischen Theorie-Ecke kommt, spricht hier quasi von einem Alleinstellungsmerkmal von Religion. Zu diesen Wellness-Effekten komme, Zitat, der spirituelle Oberton, der alle anderen Töne übertönt und den ersehnten Kontrast zum prosaischen Alltag erzeugt. Damit kann kein anderes kulturelles Medium konkurrieren. Hier ist die Religion durch nichts zu ersetzen. Also immer wieder zu der Frage, warum gibt es überhaupt Religion noch? Was sind sozusagen Momente, in denen es dann Bedürfnis nach gibt, eine Praxis zu gibt und in dem Fall ein Bereich, sowas wie Lifestyle und Wellness. Ob Religion da aber wirklich hinter den Produkten der Kulturindustrie zurückbleibt, wäre zu diskutieren. Also sagt, Religion ist hier durch nichts zu ersetzen. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass das Augenzwinkern im Konsum sich angenähert hat. Das Augenzwinkern ist im Konsum von Kulturindustrieprodukten, kennen wir nun alle, dieses Ganze danebenstehen und aber auch ein bestimmter Religionskonsum. Und dass sich Religion, Kultur, ne, das ist alles das mit den indirekten Formen des Glaubens. Ich glaube da selber nicht dran, aber ich mache es halt. Und dass sich Religion kulturindustrieller Mechanismen bedient, ist ja inzwischen auch ein alter Hut. Im Grad der Modernisierung der Mittel sind Erscheinungen in den USA immer mal wieder besonders weit vorne. Und das auch schon lange. So gab es, um nur ein Beispiel zu erwähnen, bereits zu Beginn der 1920er in Los Angeles das Pfingstkirchen-Startup The International Church of the Four Square Gospel, deren Kirche namens Angelus Temple bot 5000 Gläubigen Platz, lief 7 Tage die Woche und war praktisch immer ausgebucht. An den Seiten des Gebäudes befanden sich 2 riesige Radioantennen. Obendrauf war ein Kreuz, also in den 1920er Jahren, war ein Kreuz, das sich drehte und noch in 50 Meilen Entfernung zu sehen war. Und drinnen eine Show, die Hollywood in nichts nachstand, mitsamt frenetischem Orchester zur Kollekte und der Kirchgründerin und Predigerin Amy Semple McPherson, die auf dem Höhepunkt der Show auf einer Treppe, rosengeschmückt und im gleißenden Scheinwerferlicht, quasi aus dem Himmel herabstieg. Dass auch der Papst kulturindustriell inszeniert wird, ist klar. Bemerkenswert fand ich hier eine Anekdote aus dem Fernsehen anlässlich des letzten Besuchs in Deutschland, von dem mir ein Freund berichtete. Ein Anhänger erzählte in die Kamera vor Ort die üblichen Sätze von seiner Ergriffenheit, dass er sowas Großartiges noch nie erlebt hätte und so weiter. Und das aber in einer derart vorgestanzten und unbeteiligten Weise, dass nicht zu übersehen war, irgendwas ist hier komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Text und Art des Vortrags fallen total auseinander. Und ich denke, auch hier ist wieder der ungeglaubte Glauben in anderem Gewand zu besichtigen gewesen. Wie ist das zu verstehen? Das funktionalistische Verhältnis zu solchen Events und Wellnessprogrammen seitens derjenigen, die halt manchmal so entspannen statt beim Fitnesstraining oder sich jetzt halt Kreuze oder andere religiöse Symbole umhängen, die sie bei H&M kaufen, liegt auf der Hand. Übergänge zu krasseren Formen liegen aber auch auf der Hand. Immerhin ist der umjubelte Papst derselbe, der mit der Pius-Bruderschaft Holocaustleugner rehabilitiert. Und das wiederum ist jetzt ja auch zum Papstbesuch irgendwie ziemlich rauf und runter auch durch die Mainstream-Medien gegangen. Also da brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht näher drauf einzugehen. Also die ganze Frage von, ne, der Spiegel hat damit getitelt irgendwie, der Stern hat das auch rauf und runter gemacht, diese ganze Frage von Entfremdung, von können wir mit dem einfach eigentlich noch was anfangen und so weiter. Und trotzdem Popstar. Also ich denke, hier steht zur Frage, inwiefern Religion als Fundamentalismus auf dem Sprung zu begreifen ist. Oder anders formuliert, inwiefern Religion genau so lange vergleichsweise harmlos ist, wie sie machtlos ist. Aber auch in den harmlosen Varianten geht es nicht nur um ein Wohlfühlprogramm, es geht auch um knallharte Distinktionen. Denn wenn im Prenzlauer Berg mit seiner extremen Dichte an gut verdienenden jungen Familien mit seinem teuren Kinderwagen die Kirchen dem allgemeinen Trend zuwiderlaufend überlaufen, liegt der Verdacht nahe, dass hier mit der christlichen Religion ein kultureller Code relevanter wird, der Abgrenzung meint. Also in dem Moment, wo ich mein christliches Kind in einen christlichen Kindergarten habe und in christlichen Schulen und so weiter und so fort, habe ich auch eine sehr klare soziale Distinktion, weil relativ klar ist, wer in diesen Schulen nicht ist. Zur Frage steht hier, wie genau Religion als kultureller Code relevanter wird, mit dem ganz alltagspraktisch Distinktionen und Ausschlüsse vollzogen werden. Als politisches Ticket ist in Europa in den letzten Jahren die Abgrenzung über Religion ja sowieso omnipräsent. Also die rechtspopulistischen Versuche, mittels eines religiös kodierten, rassistischen Programms Wahlerfolge zu erzielen, sind ja inzwischen in Europa bereits Legion und teils auch sehr erfolgreich. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. Change this mantle within 3 weeks. What do you think pays for all this rubbish? Never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Dann sind wir bei der dritten Form, Religion als Business. Da ist der Formwandel von Religion, die Anpassung an kapitalistische Vergesellschaftung am offensichtlichsten. Ich hatte ja auch eingangs bereits die unschlagbare Ware Eternal Life erwähnt. Im Vergleich mit den USA oder Frankreich gibt es hierzulande keine wirkliche Trennung von Staat und Kirche. So sind die Kirchen in zahlreichen staatlichen und parastaatlichen Gremien fest institutionalisiert. Sie sind mit der Caritas und der Diakonie nach dem Staat der größte Arbeitgeber und entscheidender Faktor im gesamten Sozialbereich. Und zu deren Praktiken der reinen Nächstenliebe war ja der Rausschmiss wegen des Verzehrs einer Portion Teewurst in Hannover vor einiger Zeit ganz beeindruckendes Anschauungsmaterial. Kirchliche Unternehmen genießen hierzulande Privilegien, von denen andere Arbeitgeber nur träumen können. Es gibt keine Betriebsräte. Und zur Frage, ob die Mitarbeiterinnen ein Streikrecht haben, wird zurzeit noch vor Gericht gestritten. Da gibt es aber zumindest erste Erfolge. Und immerhin kassieren die katholischen Bistümer heute noch pro Jahr von den Ländern über 190 Millionen Euro als Ausgleich für die Säkularisierung im 19. Jahrhundert. Religiöse Privilegien funktionieren hier als Businessmodell, an das sich inzwischen auch nichtkirchliche Unternehmer anzuschließen versuchen. Also ich meine, kein Streikrecht, keine Betriebsräte, also kann einem ja kaum was Besseres passieren. Sehr viel weniger mit dem Staat verzahnt funktioniert das Ganze in den USA. Dazu möchte ich hier nur kurz auf ein 2009 erschienenes Buch hinweisen. Das trägt den Titel God is Back, How the Global Rise of Faith is Changing the World von John Micklethwaite und Adrian Wooldridge. Das sind zwei Redakteure der liberalen Zeitung The Economist. Daran ist interessant, dass sie die unterschiedliche Entwicklung in Europa und in den USA rausstreichen. Die analysieren den US-Religionsmarkt als Exportweltmeister in Sachen Religionsunternehmen, da der nahezu perfekte Wettbewerbsvoraussetzungen bietet. Das machen die da alles so ganz, also in einem völlig klassischen liberalen ökonomischen Modell, gucken sich diesen Markt an. Ich glaube, nur für religiöse Produkte, also von irgendwelchen Gadgets, Bibeln und so weiter, wurde der, glaube ich, für vor 3 Jahren auf ungefähr $6 Milliarden beziffert. Und dass dieser Markt sozusagen ideale, also perfekte Wettbewerbsvoraussetzungen für internationale Konkurrenz auf dem Religionsmarkt, das ist der ganze Export, bietet, liegt eben gerade an der frühen und klaren Trennung von Staat und Kirche, die in den USA Religionen von Anfang an auf Competition and Choice ausgerichtet habe. Also die waren von Anfang an in Konkurrenz zueinander, es gab keine Staatsreligion und die Leute konnten sich das aussuchen. Und dementsprechend halt auch wirklich diese ganzen Start-ups, also das ist ja wirklich ein wirklich seit Jahrhunderten florierendes Business, was es ja wiederum aber auch logischerweise nicht nur in den USA gibt. Also diese entsprechenden Kombos gibt es ja in Europa auch. Und gleichzeitig gibt es sie halt ja auch in sehr vielen verschiedenen Weltregionen. Vielleicht können wir da in der Diskussion noch näher drauf eingehen, aber ich fand ganz bemerkenswert ein Buch, was es seit 2-3 Monaten gibt, namens Urban Prayers. Die gucken sich an, wie in Metropolen des Südens eigentlich religiöse Bewegungen heute funktionieren. Das ist so eine Aufsatzsammlung, die sich auch in so einem bestimmten Spannungsfeld bewegt, von Religionskritik und, wie ich finde, teilweise ein bisschen apologetischen Sachen aber zur Religion, aber das können wir vielleicht in der Diskussion machen. Das ist auf jeden Fall ein recht lesenswertes Buch, wo insbesondere auch diese heißen Religionen angeguckt werden. Also die ganzen Pfingstkirchen, die Evangelikalen, die in Lateinamerika wirklich durchmarschieren. Also die wirklich, wo die katholische Kirche wirklich arg zu kämpfen hat und die gucken sich da aber auf sehr viele unterschiedliche Sachen an. Okay. Aber kurz zurück zu diesem Buch God is Back. Das, was die da machen, ist, dass sie sehr viel Material ausbreiten. Also zum Beispiel auch diese Anekdote von vorhin, von der Predigerin, die da mit ihren Rosen irgendwie aus dem Himmel runterkommt. Stammt aus dem Buch. Insofern recht lesenswert. Was aber genau der Punkt ist, und das eint sie jetzt mit den atheistischen Bestsellerautoren, von denen ich vorhin gesprochen habe, da herrscht die kommen selber nicht auf die Idee, dass der Kapitalismus selbst religiöse Züge tragen könnte. Also da ist es einfach völlig klar, die haben eine total liberale Perspektive. Also da ist einfach klar, es gibt hier halt, die nehmen sich ihre liberalen Businessmodelle, gucken sich diesen Religionsmarkt an und zeichnen das auch ganz schön historisch nach. Aber auf die Idee, dass Kapitalismus und Religion irgendwie noch was anderes miteinander zu tun haben könnten, als dass Religion heute halt auch als Business funktioniert, kommen sie in dieser liberalen Perspektive eben nicht. Gut, damit wäre ich mit dem ersten längeren Teil durch und komme zu der Frage, wie verhält sich das nun andersrum? Also Kapitalismus und Religion, Religion im Kapitalismus. Jetzt die Frage, inwiefern wohnt der Vergesellschaftung über wahre Arbeit und Geld selbst Religion inne? Und nicht nur als so ein Relikt, sondern wirklich in der alltäglichen Praxis, in den Strukturen. Inwiefern sind also Religion und Kapitalismus nicht nur als feindliche Brüder zu begreifen, sondern als Vater und Sohn. Also feindliche Brüder in so einem Sinne von, das ist ja klar, dass das jetzt nicht immer komplett zusammenspielt, das muss man sich dann jeweils genau angucken, aber dass man schon sagen kann, dass teilweise eben bestimmter religiöser Irrsinn irgendwie dann ja sozusagen auch über bestimmte ökonomische Mechanismen auch zurückgestutzt wird, gleichzeitig es Religionen gibt, die antikapitalistisch auftreten, das ist das Bild mit den feindlichen Brüdern und Vater und Sohn ist wirklich eher so eine Frage von historischer Abfolge. Und Erbe. Und dazu möchte ich nun ganz kurz die zentralen Thesen aus Kapitalismus als Religion vorstellen, eben einem Fragment von Walter Benjamin von 1921. Ganz kurzer Text, relativ kryptisch, aber recht lesenswert, finde ich. Was der da macht ist, worum es ihm da geht, ist, der möchte Max Weber überbieten. Also Max Weber hat in seiner protestantischen Ethik analysiert, wie eben gerade protestantische Denk- und Praxisformen als Vorstufen und Übergänge hin zum Kapitalismus fungieren. So eine Art Durchlauferhitze. Also gerade in protestantischen Formen, kalvinistischen Formen und so weiter, also verschiedenen protestantischen Spielarten, sind Praxis- und Denkmuster ausgebildet worden, die für so ein bestimmtes kapitalistisches Take-off total wichtig waren, dass die Leute genau so funktionieren. Was Benjamin jetzt macht, ist mehr. Der sagt jetzt nicht, die Religion war quasi, vor allem das Christentum, das protestantische Christentum, so eine Art Durchlauferhitzer hin zum Kapitalismus, sondern der sagt, der Kapitalismus selbst ist eine Religion. Zitat, eine reine Kultreligion, vielleicht die extremste, die es je gegeben hat. Das Christentum, so Benjamin, wird zum Kapitalismus, bereitet ihn nicht nur vor. Das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis funktioniert, das ist die These da drin, also wie Gott auf Erden. Benjamin nennt verschiedene Grundmerkmale des Kapitalismus als Religion. Der sagt zunächst mal, nennt zunächst mal die permanente Dauer des Kultus. Anders als andere Kulte, die nur am Sonntag stattfinden oder in welchem Wochentag auch immer, ist das 24/7. Also sogar noch mehr als in diesem Angelus Temple in L.A., wo es auch 7 Tage die Woche war, aber zumindest nicht 24 Stunden. Zweites Grundmerkmal, es gibt keine Theologie im Kapitalismus als Religion und keine spezielle Dogmatik. Das heißt, das meint jetzt ein bisschen mehr als diese Analogie, die aber auch so ein bisschen nahe liegt, dass die Wirtschaftsweisen oder die Notenbankchefs die Hohepriester dieser Religion sind. Und das meint jetzt zunächst mal die irre Anpassungsfähigkeit dieser Religion. Also wenn es sozusagen keine Theologie gibt, ist es sozusagen schwieriger, das zu überwinden. Diese irre Anpassungsfähigkeit und eben bisher noch jede Gegenbewegung überlebt, also der Kapitalismus als Religion jetzt, jede Gegenbewegung überlebt bzw. integriert zu haben. Drittes Grundmerkmal ist, Kapitalismus als Religion ist immer weiter verschuldend und nicht entsühnend. Viele Religionen bieten ja irgendeine Art von Sühne an, der Kapitalismus tut das nicht. Es gibt also keine Gnade und keine Vergebung der Sünden. Benjamin arbeitet in Kapitalismus als Religion durchgängig mit der Doppeldeutigkeit von Schuld. Schuld, Schulden, die zwischen Ökonomie und Moral bzw. Religion oszilliert. Also Schuld und Schulden. Da hat er einen klaren Zusammenhang auch schon Nietzsche formuliert. Nämlich das, Zitat, jener moralische Hauptbegriff Schuld seine Herkunft aus dem sehr materiellen Begriff Schulden genommen hat. Steht in der Genealogie der Moral. Also bei dem läuft das so wie Schuld ist sozusagen, da muss man sich erst angucken, wie das eigentlich materiell praktisch entstanden ist aus Schulden. Bei Benjamin läuft die Entwicklung eigentlich genau andersrum. Nicht Schulden, also Schuld, sondern das Christentum wird zum Kapitalismus. Und zwar in dem Moment, in dem das Geld, noch ein Zitat Benjamin hier, aus dem Christentum so viele mythische Momente an sich ziehen konnte, um den eigenen Mythos zu konstituieren. Okay. Kurz abschließend zu diesem Fragment. Bemerkenswert ist daran, also erstmal natürlich, dass es eine sehr steile These ist, Kapitalismus als Religion. Gleichzeitig ist es, glaube ich, in letzter Zeit ein bisschen mehr diskutiert worden als früher. Also es gab auch zu dem Fragment gab es so einige Publikationen. Und teilweise liegt es irgendwie in der Krisendynamik auch ein bisschen nahe, sich da irgendwie nach so bestimmten merkwürdigen Riten zu fragen. Bemerkenswert ist jetzt noch, dass was der da macht, ist, ganz kurz die These in den Raum zu werfen, dass sowohl Freud als auch Nietzsche als auch Marx selbst Vertreter des kapitalistischen religiösen Denkens seien. Also wie so drei Hauptvertreter der Religionskritik. Das will ich jetzt an der Stelle nicht so groß ausführen. Aber worum es hier geht, also nochmal geht, ist dieser allumfassende Charakter kapitalistischer Vergesellschaftung. Also diese immense Flexibilität und Integrationsfähigkeit, um die es ja eben schon ging. Und als spezifischer Fall einer solchen Integration von anderen Momenten kann eben die Religion gelten. Man kann sagen, hier analog zu Benjamin oder auf dem aufruhend, das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis hat die Religion auf die Erde geholt und nimmt als automatisches Subjekt, Zitat von Marx, die Stelle Gottes ein. Das ist allumfassend, überall, aber ohne Transzendenz. Es gibt kein Jenseits. Es steckt in allen Dingen und hat real eine Macht, die vorher Gott zugeschrieben wurde. Also die Idee ist wirklich so eine Art Verwirklichung, eine Art Verwirklichung von dem, was vorher eigentlich in religiösen Mustern gedacht worden ist. Das gab es vorher so nicht. Dass wirklich etwas da ist, was wirklich in allen Dingen steckt. Also, ja, du bist klar geworden. Soweit zu Kapitalismus als Religion von Benjamin. Der hat jetzt aber nicht nur in diesem Fragment, schon 1921, eine Skizze zu Papier gebracht, über die man, glaube ich, auch heute noch gut diskutieren kann und es sollte, sondern auch für Strategien, wie eine radikale kritische Reaktion auf dieses religiöse Gebilde aussehen könnte, finden sich in Benjamins Texten wertvolle Hinweise. Das mache ich jetzt nur kurz. Man kann danach fragen, inwiefern die Geschichte revolutionärer emanzipatorischer Bewegungen in Europa regelmäßig von säkularisierten religiösen Konzepten beeinflusst war. Also insbesondere im ersehnten radikalen Bruch mit überkommener Herrschaft spielten eben säkularisierte Erlösungsvorstellungen eine wirklich große Rolle. Und Benjamin nimmt das jetzt mehrfach ernst. Zum einen kritisiert er die meist unbegriffene Übernahme religiöser Muster in die Praxis der Arbeiterbewegung scharf. Das ist das, was wir vorhin hatten. Das sind dann die Arbeiterdenkmäler, die irgendwie neben der Kirche stehen. Kirche ist ja heute ein Kulturpalast und daneben irgendwie wird der neue Kult begründet. Der natürlich strikt atheistisch ist laut Programm und gleichzeitig ganz merkwürdige Analogien irgendwie aufweist. Und diese ganzen Prozessionen mit irgendwelchen Heroen der Arbeiterbewegung kennen wir alle. Also zum einen wird das scharf kritisiert, gleichzeitig lehnt Benjamin aber politisierte Religion, also Theokratie, komplett ab. Und das mache ich jetzt zumindest so als Hinweis. Es geht mir jetzt hier darum, dass ich ein paar Modelle vorstelle. Also, dass ich ein paar Modelle vorstelle. Wir hatten den Žižek. Ich habe jetzt Benjamin irgendwie als ein Modell, wie Religionskritik funktionieren kann, die anders funktioniert als das, was ich von den atheistischen Bestseller-Autoren heute erzählt habe. Und das, was sich da findet in seinen Texten, sind messianische Einsprengsel. Das, was der da macht, ist, der konstelliert, der baut eine Konstellation von radikaler materialistischer Kritik und messianischen Bildern, was natürlich erstmal relativ schrill ist. Man kann bei ihm jedenfalls sagen, dass diese Strategie, den Kapitalismus als Religion zu kontern, ne, also der Gegner funktioniert wie eine Religion, ist praktisch eine Religion, dass die selbst natürlich nicht religiös ist bei Benjamin, aber Theologisches beinhaltet. Dazu nur ein Zitat von Benjamin. Wir können, wenn ihr das Bedürfnis verspürt, später auch noch darauf genauer eingehen. Ich weiß nicht, ob der eine oder die andere irgendwie ein bisschen was von Benjamin gelesen hat. Das ist wirklich, gerade in diesen geschichtsphilosophischen Thesen, also in dem Text über den Begriff der Geschichte, so einem seiner berühmtesten Texte, wenn nicht der berühmteste Text, da findet sich das zuhauf. Also das ist auch das, was erstmal so verstört. Dass man denkt, okay, Materialist, Kommunist, und was bitte macht der Messias in diesem Text und was macht der Antichrist hier und was ist das für eine Vorstellung? Also ich finde das einen sehr, sehr lesenswerten Text und da, wie gesagt, könnten wir später irgendwie noch drauf bei Bedarf zu sprechen kommen. Ich möchte jetzt nur ein Zitat noch von ihm vorlesen, das ist aus dem Passagenwerk, also auch relativ spät, also wo er sehr lange dran gearbeitet hat, was er posthum veröffentlicht worden ist. Da gibt es eine programmatische Notiz, die lautet wie folgt. Zu diesem Thema, Theologisches in einer materialistischen Kritik. Mein Denken verhält sich zur Theologie wie das Löschblatt zur Tinte. Es ist ganz von ihr vollgesogen. Ging es aber nach dem Löschblatt, so würde nichts, was geschrieben ist, übrig bleiben. Also sein Denken als Löschblatt, was Theologie aufsaugt, aber von dieser Schrift wirklich nichts übrig lässt. Das ist offensichtlich ein komplett anderer Umgang mit dem Thema Religionskritik. Es geht hier um eine Umschmelzung und nicht um ein Abräumen. Und das kann durchaus auch im Zusammenhang mit Benjamins These gelesen werden, der Kapitalismus sei eine Religion. Zur Frage, was am Kapitalismus religiös ist und was das für eine Kritik des Kapitalismus und der Religion, das ist die Grundfrage, Herrschaftskritik, wie kann man das beides gleichzeitig kritisieren, heißen kann, möchte ich jetzt im Folgenden kurz auf das Fetischkapitel im Kapital eingehen, was, warum ich das mache, ist, zum einen geht es nochmal um ein anderes Modell von Religionskritik. Also Benjamin und Marx funktionieren da auch nicht gleich. Und zum anderen soll so was aus dem ersten Teil meines Vortrags eingeholt werden, nämlich das real Verrückte an den herrschenden Verhältnissen, auf das sich Adorno bezieht, in diesem Satz von vorhin, die normalen glauben an Warnsysteme. Und zwar deshalb, weil die einfach einfacher sind als die Gesellschaft, die sie einfach nicht mehr verstehen. Und auch Zizeks Figur aus dem ersten Teil, also im Ausgang von Pascal, auf Praxis und deren Form zu pochen, findet sich hier in dem Fetischkapitel eigentlich grundgelegt. Also dieses Ding von Pascal, knie nieder und bete und du wirst glauben, diese Umkehrung der Perspektive von, es ist nicht so, dass einem Glauben irgendwie was entspringt, sondern man muss sich die Praxisform angucken und die produzieren was. Im Kapitel Der Fetischcharakter, der Ware und sein Geheimnis beschreibt Marx die Verselbstständigung der Dinge gegenüber den sie produzierenden Menschen. Er kritisiert eine gesellschaftliche Praxis, die hinter dem Rücken der Agierenden strukturell unkontrollierbare Ergebnisse zeitige und notwendig verkehrt wahrgenommen werde. Also wir haben alle eine bestimmte Praxis und hinter unserem Rücken stellt sich gleichzeitig was her, was wir nicht kontrollieren. Gleichzeitig versuchen alle, das zu kontrollieren, aber es gibt keinen Mastermind. Als Waren seien die Dinge, Zitat, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Und dementsprechend bedient sich Marx auch einer Analogie aus der Nebelregion der religiösen Welt. Fetisch. Die Menschen verhalten sich zu den Produkten ihrer Arbeit, als sei deren gesellschaftlicher Charakter, gesellschaftlich produziert, eine natürliche Eigenschaft, das ist ein Naturgesetz, was mir auf dem Markt erscheint. Oder was ich selber produziere, was mir dann wiederum eben auf dem Markt erscheint. Die Menschen unterwerfen sich, ob sie wollen oder nicht, einer verselbstständigten Eigenbewegung der Dinge. Die belehnen diese Dinge praktisch mit einer Macht durch die konkrete alltägliche Praxis, der sie sich zu unterwerfen haben und die sie doch selbst tagtäglich hervorbringen. Kurz, und das ist die Analogie, sie konstituieren einen Fetisch. Marx definiert den religiösen Fetischismus wie folgt. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten. Also jetzt der religiöse Fetischismus. Produkt meines Kopfes ist da plötzlich und scheint irgendwie wirklich so miteinander zu agieren und zu kommunizieren. Und das passt dann genau zur anschließenden materialistischen Kritik von Marx im Fetischkapitel oder im ganzen Kapital, die eben nicht auf erdachte Gottheiten abzielt, also er ist ja kein Religionskritiker in dem Sinne, sondern auf praktisch hergestellte Dinge. Das, was der da macht, ist, der konfrontiert die bürgerliche Gesellschaft mit ihrem eigenen Selbstbild und sagt, ihr sagt, das hier ist an Aufklärung orientiert. Und das, was hier passiert, ist komplett voraufklärerisch. Das ist das, was im Kapitalismus passiert, laut Marx. Und das ist das, worum es mir hier jetzt irgendwie in diesem Fetischkapitel geht. Also es ist, ja, mache ich gleich noch genauer. Das heißt, was Marx hier macht, ist, er kritisiert jetzt im Kapital nicht die Religion, sondern die gesellschaftlichen Verhältnisse und misst sie an ihrem eigenen Maßstab. Die Kritik der Religion war für ihn, wie oben zitiert, im Wesentlichen erledigt. Und zwar mit Feuerbach, den er in seinen gleichnamigen Thesen materialistisch weiterentwickeln will. Und das ist jetzt auch das letzte Modell, auf das ich da eingehen will. Feuerbach hatte Religion, für ihn vor allem das Christentum als deren höchste Form, auf Anthropologie zurückgeführt. Also in den religiösen Vorstellungen und Praktiken hat der immer entschlüsselt, dass da überall grundlegende, wesenhafte menschliche Bedürfnisse drinstecken. Das heißt, die Menschen projizieren praktisch ihre eigenen Bedürfnisse, irgendwas an ihrem Wesen in irgendwelche Gottheiten. Und seine Kritikfigur, die von Feuerbach an Religion, besteht eigentlich immer darin, oder vorrangig darin, dass in der Religion diese Bedürfnisse und Wesensmerkmale des Menschen, also total anthropologisch, drinstecken. Das macht ihre Wahrheit aus, laut Feuerbach. Diese Religion diese Bedürfnisse aber nicht befriedigen kann und die Entfaltung der Menschen gerade verhindert. Das macht ihre Unwahrheit aus. Sie muss also für Feuerbach in dem Sinne überwunden werden, die Religion, dass die Menschen ihre religiösen Vorstellungen als ihre eigenen Projektionen erkennen und dann Gott nicht mehr nötig haben. Also das heißt sowas wie, ne, bestimmte Bedürfnisse, es geht ja viel um Liebe, dementsprechend, also das hängt auch mit seiner klaren Präferenz irgendwie innerhalb der Religion fürs Christentum zusammen, als der höchsten Vorstellung. Und auch dann doch nochmal zu Jesus, das, was Feuerbach da macht, ist auch, dass er sagt, okay, das Christentum ist deshalb so besonders interessant, weil es da diesen Gottmenschen gibt. Es gibt sozusagen schon so eine Vermittlungsinstanz. Und wenn man irgendwie Religion überwinden will, dann ist das schon relativ weit. Das ist ungefähr die Idee. Also es geht immer darum, praktisch Religion aufzulösen in Anthropologie. Wirklich zu sagen, es geht da um Menschen und das gibt es natürlich alles nicht. Das sind alles Projektionen. Und das wäre so ungefähr dessen Ausrichtung. Was Marx jetzt damit macht, ist, der kritisiert an Feuerbach eben dessen anthropologische und darin natürlich nicht praktisch revolutionäre Argumentation, die in Behauptungen über das Wesen des Menschen die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse idealisiert, so zum Beispiel die Familie. Also Kritik ist immer A, also in den Feuerbach-Thesen, es geht um gesellschaftliche Praxis und B, das, was du machst, ist, von einem Wesen des Menschen auszugehen, was auf irgendeine Art und Weise unveränderlich ist und du guckst dir nicht an, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer Widersprüchlichkeit eigentlich Religion die ganze Zeit hervorbringen. Also die Frage von Marx quasi an Feuerbach, warum bringen die herrschenden Verhältnisse Religion hervor und was sagt das über diese Verhältnisse eigentlich aus? Dazu noch ein Marx-Zitat, nämlich die vierte These über Feuerbach. Feuerbach geht von dem Faktum der religiösen Selbstentfremdung, der Verdopplung der Welt in eine religiöse und in eine weltliche aus. Seine Arbeit besteht darin, die religiöse Welt in ihre weltliche Grundlage aufzulösen. Aber dass die weltliche Grundlage sich von sich selbst abhebt und sich ein selbstständiges Reich in den Wolken fixiert, ist nur aus der Selbstzerrissenheit und dem sich selbst widersprechen dieser weltlichen Grundlage zu erklären. Diese selbst muss also in sich selbst sowohl in ihrem Widerspruch verstanden als praktisch revolutioniert werden. Also, nachdem zum Beispiel die irdische Familie als das Geheimnis der heiligen Familie entdeckt ist, muss nun erstere, also die irdische Familie, selbst theoretisch und praktisch vernichtet werden. Was Marx jetzt in den folgenden Jahrzehnten macht, also nach den Feuerbach-Thesen, ist genau das, die Selbstwidersprüchlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft zu kritisieren, auch wenn die Familie darin nicht wirklich im Fokus steht, neben was er dann macht. Und dabei bedient er sich vielfach Bildern und Figuren, die aus der Religion stammen, so eben auch im Kapital. Das ist ja schon am Fetischismus deutlich geworden, ne? Fetischismus als ein Bild, was er sich da nimmt, um die bürgerliche Gesellschaft zu denunzieren. Und worum es dabei geht, ist nämlich genau das, die Kritik, die Denunziation dessen, was ist, als letztlich aberwitzig und eben gerade nicht aufgeklärt. Und dafür braucht er da immer wieder so religiöse Motive. Da kommt immer wieder die christliche Trinität, findet er dann im Kapital wieder, praktisch als verschiedene wesentliche Grundmerkmale irgendwie des Kapitalismus und so weiter. Das funktioniert da immer wieder in dieser Figur. Und dann jetzt nochmal langsam im Schlussbogen zu diesen verschiedenen Modellen. Benjamin, nun geht es auch nicht primär um Religionskritik da drin. Und es geht ihm auch sehr wohl um das Fortleben von Religiösem. Also wie man sagen kann, in Marx, diese Kritikfigur funktioniert immer so, wie das hier ist nicht aufgeklärt. Das ist religiös, aber in einer anderen Struktur. Auch Benjamin geht es um dieses Fortleben von Religiösen, aber das eben auch in den eigenen Begrifflichkeiten. Und da gibt es dann einen ziemlichen Unterschied, denke ich, zwischen Marx und Benjamin da drin. Und was Benjamin da macht, ist, der sprengt, das hatte ich ja eben schon erwähnt, vielfach Theologisches und Messianisches in seine Texte ein, vor allem eben über den Begriff der Geschichte oder auch den geschichtsphilosophischen Thesen, anderer Titel dafür. Und darum geht es da, das Kontinuum der Herrschaft zu durchschlagen, müssen für Benjamin die Konzeption des Fortschritts, der Arbeit und der Zeit radikal neu gedacht werden. Und worum es jetzt aber mir hier geht, ist die Strategie. Es geht darin um ein Ernstnehmen von Religiösen bzw. eben Theologischem. Es geht um eine Umschmelzung, um eine Profanierung. Noch ein Zitat. Nichts an theologischem Gehalt wird unverwandelt fortbestehen. Ein jeglicher wird der Probe sich stellen müssen, ins Säkulare, Profane einzuwandern, formuliert Adorno zu dieser Strategie Benjamins. Also das heißt, das ist diese Umschmelzen, das ist das mit dem Löschblatt. Das ist das, also was Adorno da praktisch von Benjamin aufnimmt. Das ist das Ding von, man muss sich angucken, wie funktioniert unsere eigene Theorie? Wie funktioniert unsere eigene Theorie und inwiefern ist da Theologisches drin und was machen wir damit? Um eben nicht in diese Falle zu laufen, von der wir es vorhin hatten, von ich habe mit dem ganzen Scheiß sowieso nichts zu tun und plötzlich sitze ich in irgendeiner sektenartigen Organisationsform oder laufe mit irgendwelchen komischen Ikonen durch die Gegend oder was auch immer es dann sei. Es geht also darum, den Wunsch nach grundsätzlich anderen Verhältnissen zu retten und es geht, und das ist eben genau dann der Unterschied zu der liberalen atheistischen Kritik, von der wir es vorhin hatten, weil das gar nicht deren Thema ist. Man kann sagen, dass dass bestimmte neo-atheistische Autoren, also die gehen auf gar keinen Fall alle in einen Sack, das ist klar, aber dass es teilweise da schon ein Vorgehen gibt, dass die heiligen Texte ihrer Gegner und Gegnerinnen genau wie die lesen, nämlich vermeintlich buchstäblich. Und die Frage wäre da immer, wie funktioniert da eine historische Einbettung? Es gibt da eben keine Umschmelzung, sondern so eine Art abstrakte Negation. Das ist alles Quatsch, das kann man wissenschaftlich nachweisen. Man kann irgendwie als Evolutionsbiologe zum Beispiel wie Dawkins einfach sagen, so, okay, wir haben hier so und so viele Argumente, wir prüfen die, wir kommen zum Schluss irgendwie dazu, das ist irgendwie Quatsch. Man kann keine empirische Realität von Gott nachweisen. Die Frage ist halt immer, wie weit kommt man damit und was geht dabei mit über Bord? Was steckt sozusagen in einer bestimmten religiösen Tradition drin, was als solches natürlich nicht fortgesetzt werden sollte, was man aber nicht einfach wegschmeißen kann, wenn man nicht auch im Endeffekt dann da landen will, wo zum Beispiel jemand wie Dawkins dann ist. Das ist jetzt aber natürlich selbstredend kein Plädoyer für Bibellesekreise, die ja, wie ich vorhin erfahren habe, hier sowieso auch nicht stattfinden würden. Aber was in dieser Form mit über Bord geht, in dieser Form von Religionskritik, ist hoffentlich an den Ausführungen zu Benjamin ein bisschen deutlich geworden, auch wenn wir jetzt direkt uns die Texte noch angeguckt haben. Und für die Fragestellung von meinem Vortrag würde das heißen, in einer Kritik der Religion als Herrschafts- und als Kapitalismuskritik eben die eigenen Begriffe darauf zu reflektieren, was darin religiös grundiert ist, und zwar auf diesen Umschmelzungsprozessen. Nichts von dem, was geschrieben ist, soll übrig bleiben. Aber trotzdem ist das nicht egal. Und man kann es einfach vom Tisch wischen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass sich über die Gestalt, die Religion heute annimmt, also diese drei Formen, mit dem Rückgriff auf verschiedene Modelle, auf Benjamin, aber eben auch insbesondere auf die Kritik des Fetischismus so einiges rausbekommen lässt. Das heißt, dass nicht nur die Verrücktheit der herrschenden Verhältnisse bei Marx im Rückgriff auf die Nebelregion der religiösen Welt analysiert wurde, seine ganze Fetischgeschichte, sondern dass heutige Varianten dieser Nebelregion, also heutige religiöse Formen, halt auch begriffen werden müssen innerhalb der Formen, durch die sie notwendig durch müssen. Also Religion heute ist nicht mehr das gleiche wie Religion vor 300 Jahren. Daher immer mein Versuch, diese verschiedenen neuen Varianten aufzumachen, sich zu fragen, was hat sich da eigentlich verändert, was für ein Formwandel, was für eine Gestalt gibt es Religion heute überhaupt noch und inwiefern ist das nicht das gleiche wie vor der Aufklärung. Und ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, dass es eben kein Wunder ist, dass eine Welt, die in ihrer Rationalität nach grundsätzlich irrationalen Mustern funktioniert, das Bedürfnis hervorbringt, dann eben das einfachere Warnsystem dazu zu wählen. Money happens. Ich wusste ja schon, mit welchem Zitat ich schließen will und habe mich deshalb so ein bisschen fast dann doch vorhin über diesen Regen gefreut, den ich eigentlich furchtbar fand, aber ich rede zwar nicht so konkret über Jesus, aber jetzt einmal ganz kurz über das Wetter. Geld gehört mit Regen zusammen, formulierte Benjamin in den 20er Jahren in seiner Einbahnstraße. Heute, also Ende des Zitats, heute werden Rettungsschirme gebastelt, die aus Geld bestehen, beziehungsweise aus dem Versprechen darauf. Und die schützen sollen gegen Geld, das Geld da draußen, das böse Geld der Heuschrecken, der USA, des Casino-Kapitalismus, je nach Gusto der Verkürzung. Was aber ist unter dem Schirm? Rettungsschirm. eben eine Gesellschaft, die ihren Zusammenhalt, ihre Synthesis entscheidend über die Formen von Ware, Geld und Arbeit organisiert. Und genau so das Bedürfnis nach Rettung permanent produziert. Rettung selbst trägt jetzt starke religiöse Untertöne. Welche Rettung ist zu wollen, wenn auf keinen Erlöser zu hoffen ist und auf keinen guten Kapitalismus und kein gutes Geld? Und auf welcher Sprung, der in rationalem Kalkül eher nicht aufgeht? Schließen möchte ich mit der Fortsetzung des Benjamin-Zitats. Geld gehört mit Regen zusammen. Es stammt, wie gesagt, aus der Einbahnstraße, einem ein paar Jahre nach der Entstehung von Kapitalismus als Religion erschienenen Buch, 20er Jahren. Das ist ein Zitat, in dem Benjamin sich zu einem prophetisch anmutenden Versprechen hinreißen lässt und das, glaube ich, gleichzeitig deutlich macht, wie grundsätzlich eine Kritik des Kapitalismus als Kritik der Religion eigentlich ansetzen muss. Zitat Benjamin: Geld gehört mit Regen zusammen. Das Wetter selbst ist ein Index vom Zustande dieser Welt. Seligkeit ist wolkenlos, kennt kein Wetter. Es kommt auch ein wolkenloses Reich der vollkommenen Güter, auf die kein Geld fällt. Dankeschön. Jesus war ein guter Mann, der hatte einen Umhang an. Jesus war ein flotter Typ, den hatten alle Leute lieb. Jesus, der hatte langes Haar und braune Augen, wunderbar. Jesus hatte Latschen an, wie kein anderer Mann. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Jesus war ein Wandersmann, am liebsten auf dem Ozean. Ja, und seine Zaubershow, die hatte wirklich Weltniveau. Ja, aus was er da machte er Wein, wer will da nicht sein Kumpel sein? Aus einem Brötchen, da wurden zwei, Mensch, da komm doch noch mal vorbei. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Every time fair play. Every time fair play. In die Diskussion wollen wir mit der Frage nach dem Zusammenhang von Kapitalismus und Religion einsteigen. Also die These ist natürlich auch erstmal relativ steil, ist ja klar. Also Kapitalismus als Religion. Es gibt da zu den, fange ich mal da an, ich habe ja drei Merkmale aus diesem Fragment da von 1921 benannt und er hat noch ein viertes Merkmal da drin, das habe ich jetzt weggelassen, das ist auch noch so ein bisschen schwieriger und da geht's darum, dass er sagt, man kann das heute auf eine Art und Weise nicht behaupten. Also in dem Moment, wo man das gleichsetzt, hat man ein Problem. Er hat da die Formulierung, wir können das Netz, in dem wir stehen, nicht zuziehen. Also in dem Moment, wo man sagt, Kapitalismus, Religion ist eigentlich dasselbe, so würde ich das interpretieren, streicht man oder droht man auf eine bestimmte Art und Weise sowas wie Rationalität durchzustreichen. Also weil mit der Entwicklung des Kapitalismus immer auch bestimmte, also das hat mit der Entwicklung der Rationalität vergleichsweise viel zu tun. Und man kann nicht einfach, wenn man das in eins setzt, droht man sozusagen auf eine Art und Weise auch zurückzufallen. Da selber ist jetzt auch noch so eine Krisendynamik drin in diesem Zitat, dass der Gott, das kann da erst angerufen werden, wenn die Verschuldung sich super zugespitzt hat und so. Das könnte man dann, also da müssen wir uns aber den Text da angucken, irgendwie auch noch im Zusammenhang mit der Krisendynamik jetzt gerade lesen. Aber genauer zu deiner Frage zurück. Ich, Punkt 1, ja, es musste eine Differenz geben. Man kann nicht einfach behaupten, dass es dasselbe, dass es dasselbe ist. Das reflektiert Benjamin in diesem kurzen Fragment auch selber. Und B, würde ich sagen, da müsste man sich dann nochmal auch das Fetischkapitel angucken, also zu der Frage von Ideologieproduktion. Und ich würde dir recht geben in dem Punkt, dass es keinen Unterschied macht für meine konkrete Praxis, ob oder für das Verstricktsein dieser Praxis, ob ich jetzt das Kapital auswendig kann und richtig verstanden habe und sonst was oder eben nicht. Darin würde ich dir zustimmen. Das ist auch so ein bisschen sozusagen so ein Clou an der marxischen Argumentation in dem Fetischkapitel. Sie wissen es nicht, aber sie tun es, und gleichzeitig, wenn sie es wüssten, ist das immer noch eine Frage des praktischen Gelingens. Also wenn wir jetzt hier alle aus diesem Raum rausgehen und sagen so, die Dinge da draußen, die sind ja, das ist ja gar nicht die Natureigenschaft von denen, dass sie so und so viel Geld kosten, und es ist auch kein Naturgesetz, dass ich so und so viel Euro nur pro Stunde kriege und so weiter und so fort, und dass es bestimmte Börsenentwicklungen, ökonomische Verwerfungen, abschmierende Ökonomien und sonst was gibt, ändert das überhaupt nichts daran, dass ich, keine Ahnung, Montag wieder meine Arbeitskraft zum Markte trage, in irgendeinen Supermarkt reinlaufe und mir irgendwas zu essen hole und damit genau diese Selbstbewegung der Dinge die ganze Zeit antreibe. Das heißt, darin würde ich dir recht geben, im Sinne von, das ist ein praktisches Problem, deshalb auch meine Betonung von Praxis da drin immer. Das ist ein praktisches Problem, ob es gelingt, andere gesellschaftliche Verhältnisse herzustellen oder nicht. Und trotzdem würde ich dann, letzter Punkt, sagen, dass die, dass man gleichzeitig nicht sagen kann, dass Kapitalismus mit Ideologie nichts zu tun hat. Also das müsste man sich dann in den entsprechenden Feldern genauer angucken. Und es geht aber genau um das Zusammenspiel. Also wie bringt eigentlich diese Form von Vergesellschaftung in ihrer jeweils konkreten Gestalt das Bedürfnis, in dem Fall nach Religion, hervor, aber genauso gut auch, und dann wird es natürlich größer, wie genau funktioniert eigentlich das Zusammenspiel von patriarchalen Verhältnissen und kapitalistischer Vergesellschaftung und so weiter. Also man kann nicht einfach sagen, das ist einfach nur so eine Ökonomie, die da so vor sich hin prozessiert. Und dann gibt's noch ganz andere Sachen. Aber das müsste dann jeweils auch relativ genau werden, glaube ich. Und der Vortrag war ein Versuch, nachzuzeichnen, wie man da mit welchen Modellen eigentlich dieses Zusammenspiel begreifen kann von Kapitalismus und Religion. Also ich glaube auch, dass man, wenn es um Religionskritik geht, dass es da immer auch um Ideologiekritik geht und dass das darin auch wichtig ist. Also dass man das ja häufig heute hat, dass in bestimmten Diskussionen so ein Verweis auf den eigenen Glauben so eine Art Abwehrpanzer gegen Kritik ist. Also in dem Moment, wo ich sage, ja, aber das ist halt meine Religion, dann ist es plötzlich möglich, Sachen zu sagen, zumindest in bestimmten Diskussionen, die ansonsten nicht möglich wären. Und genau da würde ich, also ich kann, was weiß ich, irgendwelchen sexistischen Quatsch erzählen und das kann ich über meine Religion auf eine Art und Weise besser begründen, also sozusagen anerkannter begründen, als ich das ohne könnte. Und da würde ich sagen, greift auch genau Ideologiekritik. Dann würde ich auch sagen, so, nee, das, was hier gerade passiert, ist so eine Art Immunisierung der eigenen reaktionären Position mit genau einer Trennung, die ich in dem Fall dann auch zurückweisen würde. Also eine Trennung von Religion hat ja mit Ideologie nichts zu tun. Ich meine, da würde ich dann auch sagen, nee, da geht es um Ideologiekritik. Punkt. Daran wäre aber, glaube ich, dann schon, also wo du Adorno erwähnst, dass die und ja, darum geht es mir in dem Vortrag auch so ein bisschen. Also dass da dann aber auch auf eine Art und Weise immer wieder mitgedacht werden muss, dass Ideologiekritik einfach nicht nur Kritik des falschen Bewusstseins dann ist, sondern eben Kritik des notwendig falschen Bewusstseins, soll heißen, dass da mitgedacht wird, okay, welche gesellschaftlichen Verhältnisse bringen das hier eigentlich gerade hervor? Und inwiefern ist das nicht einfach so wie, ich habe die richtige Position, du hast die falsche Position. Das wäre für mich dann nicht direkt Ideologiekritik, sondern die geht anders, schon durch den Gesamtzusammenhang durch. Aber das ist ja wahrscheinlich auch klar. Aber das ist, fände ich da halt einen wichtigen Punkt. Aber mein Hauptpunkt ist wirklich, ich glaube, dass das für die Frage von Religionskritik wirklich wichtig ist. Dass genau das zunehmend passiert. Dieses sakrosankte an einer religiösen Argumentation. Ja. Und da würde ich auch sagen, ja, das ist ein Feld auch, das ist ein Feld für Ideologiekritiken. Klar. Es wurde darum gebeten, das angesprochene messianische Element bei Benjamin noch einmal genauer zu erklären. Also das Messianische irgendwie erst in zwei, drei Sätzen zu definieren, würde mir relativ schwer fallen. Aber am Ende dieser geschichtsphilosophischen Thesen gibt es eine, das ist so ein bisschen so ein Anhang, wo es um ein neues Verständnis von Zeit geht. Und das, was Benjamin da immer macht, ist, dass er so ein klassisches Zeitverständnis von erstmal überhaupt die lineare Zeit und auch so einem klassischen Fortschrittsverständnis angreift und immer sagt, das ist das, was uns eigentlich auch total geschadet hat im Kampf gegen den Faschismus. Also der Text ist ja kurz vor seinem Tod wahrscheinlich geschrieben worden, also irgendwie so 39, 40. Und das war auch die politische Konstellation der Zeit. Und das, was er da macht, ist, dass er da plötzlich einführt, dass dieses Zeitkontinuum praktisch, wie man Zeit so wahrnimmt, dass das auch wirklich was mit Herrschaft zu tun hat. Und dass es darum geht, da irgendwie Alternativen zu finden auf so einer total basalen Ebene. Und da führt er dann ganz zum Schluss ein, dass den Juden eben auf eine Art und Weise, ich kriege das Zitat gerade nicht ganz zusammen, aber dass da eine andere Zeitvorstellung drin ist. Weil jede Sekunde der Messias kommen kann. Da geht es nicht darum, dass jetzt wirklich irgendein Messias da irgendwie erscheint und man von außen erlöst wird. Das ist alles Quatsch. Aber es geht darum, dass man zum Beispiel eine bestimmte sozialdemokratische oder auch parteikommunistische Ausrichtung nicht mehr jetzt 39, 40 nicht mehr fahren kann. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo sich das mit eher anarchistischen Momenten ganz anders kreuzt. Also kreuzt im Sinne von ganz anders, wo sich die Wege kreuzen. Und das sind so, das sind Momente, wo da das Messianische zum Beispiel reinkommt. Das heißt, es geht nicht darum, darauf zu warten, dass die Bewegung stark genug ist, dass man dann irgendwann mal vielleicht, wenn dann noch, wie auch immer, die Produktionsmittel so weit entwickelt sind, dass die Verhältnisse reif sind und dann kann man mal über Revolutionen nachdenken. Sondern das zum Beispiel ist ein Moment, was er aus dem Religiösen nimmt, aber nicht um Religion zu praktizieren, sondern sich fragt, inwiefern ist da ein Zeitmodell, was für ganz andere Zwecke interessant sein kann. Und was eben nicht funktioniert, als dieses erstmal machen wir so einen Fortschritt und so weiter und dann sind irgendwann die Verhältnisse reif. Thank you. folgenden Frage ging es um den Zusammenhang, den heutigen Zusammenhang von Wissen und Glauben. Ich glaube, das ist aber auch, das ist wirklich auch was gerade durch die Aufklärung irgendwie ziemlich getriggert worden ist. Also das meint viel auch erstmal gesellschaftshistorisch, dass die Tatsache, dass Religion nach und nach zur Privatsache geworden ist, also dass dementsprechend Leute irgendwie an irgendwas glauben oder auch nicht, und es gleichzeitig einfach einen Bereich von Wissen gibt, der nicht mehr durch transzendente Bezüge durch muss, wo man sich nicht mehr legitimieren muss darüber, dass man jetzt irgendeine Forschung, was jetzt Galilei oder wer auch immer, also dass sozusagen klar ist, es gibt da wirklich diese Trennung. Und Glauben ist da drin erstmal nicht rational. Und das ist auch erstmal eine, da könnte man sich die verschiedenen Religionen angucken, auch die verschiedenen christlichen Spielarten, wo wir schon bei Jesus sind, wie das jeweils funktioniert. Und da kann man dann sagen, okay, eine bestimmte Art von Protestantismus zum Beispiel würde auch sagen, selbst der Papst hat es ja inzwischen eingeräumt, dass es mit Darwin irgendwie nicht alles Teufelszeug ist. Also da gibt es eine Entwicklung von die Bibel, also in bestimmten Spielarten, die Bibel nicht als Handbuch zu lesen, im Sinne von, die erklärt mir jetzt die Welt. Und das mit Adam und Eva wird es schon gewesen sein. Also dass das Quatsch ist, wird ja auch selbst von vielen Christen eingeräumt. Gleichzeitig gibt es eben auch, und das ist der Punkt in meinem Vortrag, zunehmend religiöse Bewegungen, vor allem christliche religiöse Bewegungen, die mit diesen Glaubensbeständen, die eigentlich so ihre Privatsache sein sollten, aber wieder in die öffentliche Sphäre gehen und sagen so, hier, Biounterricht, Darwin, das geht alles gar nicht. Und dann kommen die alle mit ihrer ganzen pseudowissenschaftlichen Argumentation, dieses Missing Link und guck mal, das ist doch alles gar nicht bewiesen. Und sagen dann, und dementsprechend wissen wir doch, hat ja Gott geschrieben, das war folgendermaßen mit dem Paradies und so weiter. Und das ist sozusagen das, was auch verstärkt zu beobachten ist, würde ich sagen. Das ist praktisch ein Argumentieren mit offen irrationalen Argumenten gibt in der öffentlichen Sphäre, was nicht mehr daherkommt als, das ist halt meine, was auch immer, meine Glaubensüberzeugung. Ich meine, was soll man mit seiner Glaubensüberzeugung in der wissenschaftlichen Debatte? Also zum Beispiel um Evolution. Das ist also so. Und das ist aber wieder möglich. Also es ist wieder möglich, das wird wirklich irgendwie, da gibt es wirklich Wissenschaftler, wie auch immer, die dir dann nochmal nachweisen, warum das irgendwie alles Quatsch ist mit Darwin, also nachweisen und so weiter. Und das ist so ein bisschen der Punkt dran. Hm? Wir haben jetzt zwei Antworten zusammengeschnitten rund um den Themenkomplex des Widerspruchs von Lifestyle-Religion und heißen Religion im Zusammenhang mit dem Kapitalismus und der Kulturindustrie. Ich glaube, da kann man sich verschiedene Sachen so angucken, also auch wirklich sowas wie, wie funktioniert das mit Alternativangeboten? Inwiefern, also da kommen so verschiedene Sachen, also in so einem größeren Maßstab würde ich sagen, klar, mit dem Niedergang der Linken und so weiter ist da, also das ist aber eher schon nicht direkt das Lifestyle-Ding, sondern da kommen dann meistens eher so die heißen Religionen raus, die so politisch agieren und so weiter. Ich glaube, ein Punkt daran ist, dass es so wahnsinnig harmlos erscheint. Also das ist sozusagen diese Abgrenzung, anders als, keine Ahnung, in den 50er, 60er Jahren, wo das vielleicht noch klarer war, man rebelliert irgendwie gegen seine Eltern, die halt wie auch immer jeweils reaktionär, bürgerlich, was auch immer sind und da drin halt auch in dem klassischen Sinne autoritär religiös. Und ich glaube, dass das heute so harmlos daherkommt und wirklich als so eine Art Sparte der Kulturindustrie, das ist das, was mehr wird. Das habt ihr ja alle möglichen Leute jetzt halt auch, ja, auch ganz viele in der BRD, die kulturindustrielle Produkte, können alle möglichen Filme, alle möglichen Musik und so weiter und so fort. Also wer will da nicht alles zu Gott finden? Das ist sozusagen auch in diesem Mix gerade mit Religion als Business, glaube ich, da drin zu verstehen. Dass das praktisch eben auch eine so eine Sparte ist, man kann sich halt, was weiß ich, Hip-Hop der Variante und der Variante reinziehen. Und es gibt eine bestimmte gesellschaftliche Konfrontationslinie dazu nicht. Und die gab es, glaube ich, mal anders. Und die gab es da auch anders, als Religion auf eine bestimmte Art und Weise auch noch also zumindest zum Beispiel auch in Erziehungspraktiken und sowas wichtiger war. Also das ist mein Beispiel mit so eher, meinetwegen 50er Jahren oder so. Ja. Wobei ich damit nicht sagen will, dass es heute nicht mehr ist, aber so, ja. Vielleicht, ich würde das Stichwort von den heißen Religionen und den nicht heißen Religionen nochmal aufnehmen wollen. Ich glaube, das, was passiert, das kann man ja auch nachzeichnen. Also wenn ich den Prenzlauer Berg mir rausnehme, dann ist das sozusagen ja auch eine Ausnahmeerscheinung. Also das ist ja der Gag. Also natürlich haben die christlichen Kirchen in der BRD irgendwie mit einem massiven Mitgliederschwund seit vielen Jahren zu kämpfen. Das ist völlig klar. Es ist nicht so, dass hier überall irgendwie gerade alle Leute irgendwie religiös abdrehen und permanent in der Kirche rumsitzen. Ich glaube aber, dass das mehrere Prozesse gleichzeitig sind. Ich glaube, dass du hast einfach, während die christlichen Kirchen überall in den Institutionen sind, also die sind einfach wirklich in diesem ganzen parastaatlichen Gefüge total verankert, klein in jedem Rundfunkrat und so weiter und so fort. Und du hast sozusagen den läuft teilweise so ein bisschen die Massenbasis quasi weg. Und wenn man mal, keine Ahnung, ich war schon sehr lange nicht mehr in der Kirche, aber ich glaube, wenn man da sonntags so in einem normalen Stadtteil irgendwie hingeht, wird man jetzt auch nicht die Massen da antreffen, je nach Stadtteil und konkreten Hintergründen natürlich. Was du aber gleichzeitig hast, ist dieses Anwachsen von diesen heißen Religionen. Also das ist ja sozusagen gerade der Punkt, diese ganzen relativ angepassten Geschichten sind gerade sozusagen nicht wirklich am Boom, sondern das, was boomt, sind andere Geschichten. Wozu im Übrigen aber auch der Papst auf eine bestimmte Art und Weise erzählt. Also das ist ja auch, also nur das sind ja wirklich richtig viele Leute bei diesen Pop-Events quasi, und der steht nun mal für eine komplett reaktionäre Ideologie. Anders als jetzt irgendwelche nordelbischen Pfarrer oder so. Also jetzt evangelische und so weiter, wo ja wirklich eine andere Art von, wie auch immer, Liberalität normalerweise so im Standard irgendwie am Start ist. Und du hast aber, und da wäre dann auch die Frage, was man sich in der BRD anguckt und was man sich dann aber auch global anguckt. Und da würde ich sagen, dass das Anwachsen dieser heißen Religionen auch wirklich ein ernsthafter Punkt ist. Also Frage von politischem Islam und also Islamismus und so weiter ist ja nun eh offensichtlich. Da finde ich schon dieses Urban Prayers Buch, auf das ich vorhin kurz eingegangen bin, ganz interessant, weil die sich da mal angucken, wie das in den Slums eigentlich so, also wie das da aussieht, kann man ja so einfach nicht sagen, aber das sind eher so einzelne Aufsätze mit so Fallbeispielen davon, warum sich da eigentlich so verschiedene Spielarten durchsetzen und inwiefern das auf eine Art und Weise auch alternativ für viele Leute, gerade arme Leute, sich als relativ alternativlos darstellt, als so ein Community-Angebot. Als ein Community-Angebot, also dieses ganze Buch geht davon aus, von so einer, werden wir hier gleich rausgeworfen? Ja, das ist der Hausmeister. Wie viele Minuten haben wir dann noch? Wir haben noch bis 9, aber mach mal zu Ende. Achso, okay. Ich war nur gerade so irritiert, okay. Also dieses Buch, und das passt auch ein bisschen zu dem, was eben gesagt wurde, geht aus von so einer These von Mike Davis, der in seinem Planet of Slums, beziehungsweise in einem Aufsatz, der den gleichen Titel trägt, ein bisschen vorher geschrieben worden ist, sowas sagt wie, da wo früher in den Slums in der Peripherie eher Marx anwesend war, sind heute der Heilige Geist und Mohammed. Und an dieser These arbeiten die sich ja die ganze Zeit ab. Inwiefern ist so ein Niedergang von einer, wie auch immer, linken, revolutionären Bewegung global einfach auch in so einer direkten Korrelation dazu, dass einfach, sagen wir mal, bestimmte Angebote, die es vorher gab, auch wirklich so ganz alltagspraktisch, einfach nicht mehr da sind. Und da glaube ich, müsste man sich jeweils angucken, wo wächst das, wo nimmt das auch ab? Und wie funktioniert so ein institutionelles Setting, wo man dann sagen kann, selbst wenn in der BRD irgendwie die Kirchen jetzt nicht so wahnsinnig überlaufen, so insgesamt, ändert das nichts an der sehr, sehr engen Verzahnung von Staat und Kirche hierzulande und wirklich an der gesellschaftlichen Machtposition, selbst der Kirchen, die jetzt gerade nicht überlaufen. Und insofern würde ich sagen, ist das Problem damit auch, also das bleibt auch ohne jetzt Millionen in den evangelischen Kirchen Norddeutschlands oder so. Ja, ich würde sonst vielleicht auch nochmal fragen, du hast ja am Anfang sozusagen die Frage in den Raum geworfen, wie kann man Religion oder der zunehmenden Religiosität entgegentreten? Hättest du da, also Schafft das einfach die Konfrontation mit Kritik oder wie könnte man das irgendwie angehen? Oder sowas wie eben das Flying Spaghetti Monster, was glaubst du, könnte man da, naja, tun jetzt nicht, aber was wäre da vielleicht eine Strategie? Große Frage. Nee, also eine Strategie hätte ich da nicht, aber das was ich, ich glaube, man muss sich da wahrscheinlich, deshalb auch mein Vorschlag, das so ein bisschen aufzuteilen und so zu gucken, in welchen Formen ist das heute eigentlich da, dass man auch guckt, da möglichst genau zu sein, wie sieht das da gerade aus? Also ist das jetzt gerade, ist das so eine Mega-Church irgendwie, die gerade Geld druckt quasi, also über ihre Schäfchen? Oder geht es da irgendwie um irgendeine Form von Alltagsreligiosität von irgendwelchen Nachbarn? Also das ist, ich finde, wie gesagt, also ich habe verschiedene Beispiele. Ich würde sagen, so dieses Spaghetti-Monster finde ich super, aber damit wird man irgendwie die Renaissance der Religion nicht aufhalten. So, also ganz offensichtlich nicht. Auch wenn das eine schöne Sache ist, die ja auch eine gewisse Effektivität hatte. Und ich finde es auf jeden Fall, sagen wir so, ich finde es bemerkenswert, dass es zunehmend, so jedenfalls meine Wahrnehmung schon so, also ein bisschen zunehmend, ein Interesse überhaupt wieder an Religionskritik gibt. Also dass es überhaupt wieder auf den Zettel kommt, das wirkte ja alle ganz lange so wie, ne, so wie Marx irgendwie schon schrieb, das Ding ist durch, also der Drops ist gelutscht, irgendwie seit Feuerbach ist das sozusagen eigentlich erledigt. Und ich glaube, dass man da insofern genau sein muss, als die Frage ist, mit wem habe ich es hier jeweils zu tun? Also zum Beispiel diese Christabel-Geschichten oder so, also wo völlig klar ist, dass es wirklich reaktionärer, homophober Mist und da muss man dann dementsprechend auch was gegen machen. So, und ne, diese ganzen Prozesse, die es da jetzt auch gab und um die queeren Aktivistinnen da und so, da würde ich sagen, ja, das ist da total adäquat. In anderen Bereichen, so, und gleichzeitig muss man, ne, würde ja keine Demo machen, also wenn das an der Stelle nicht passt. Also ich hätte da nicht so einen Masterplan für, was da genau die Strategie ist. Aber ich glaube, dass der... Ich finde den Punkt mit der Ideologiekritik da auch relativ wichtig. Als genau die Frage von, wie funktionieren eigentlich Diskussionen inzwischen? Und inwiefern ist das viel, also zumindest mal im medialen Diskurs, einfach genau so ein Punkt. Von, wenn das als Religion daherkommt, hat das auf irgendeine Art und Weise einen höheren Stellenwert, obwohl es, ne, ohne den religiösen Mantel einfach ganz offensichtlich, in welcher Spielart auch immer, reaktionär ist. Aber wie gesagt, das mit den Strategien können wir auch ganz gerne von wegen öffnen. Vielleicht haben da ja andere irgendwie viel bessere Ideen. Aber ich könnte da jetzt nicht so eine Liste irgendwie klar machen. Also zu dem Flying Spaghetti Monsterism würde ich insofern so ein bisschen anders sehen, weil man sich da, glaube ich, die Kräfteverhältnisse angucken muss. Und das wäre auch zur Frage der Strategie natürlich wichtig. Also ob ich jetzt eine Religion kritisiere, die ganz offensichtlich die Mehrheitsreligion ist, wie hier das Christentum oder so, ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich mir irgendeine Minderheit rausnehme. Und da muss man sich natürlich ganz anders fragen, wie geht das zusammen mit herrschaftlichen Diskursen, so eine Religionskritik. Das finde ich mit dem Christentum relativ unproblematisch. Und ich glaube, wenn ich in, ich glaube, es war Utah, leben würde, wäre das irgendwie auch noch ein bisschen was anderes, weil die Kräfteverhältnisse da nicht so sind, dass es praktisch irgendwie eine religiöse Gruppe gibt, die halt den Kreationismus durchsetzen will und dann wird die sozusagen noch in ihrer Einheit gestärkt und so weiter und so fort. Das ist keine kleine Gruppe, sondern das ist eine ernsthafte gesellschaftliche Auseinandersetzung. Also das ist eine wirklich ernsthafte Auseinandersetzung darüber, dass in so bestimmten Boards, wo die Lehrpläne gemacht werden, die sich tendenziell durchsetzen. Also das ist eine öffentliche Schule, wo du Kreationismus dann irgendwann im Biologieunterricht machst, wenn die sich wirklich durchsetzen. Und da war dieses Projekt von irgendeinem, ich glaube, es war ein Physikstudent oder so, der hat diesen Flying Spaghetti Monsterism erfunden und das hat sich dann halt so ausgebreitet. Und da finde ich die Kräfteverhältnisse relativ wichtig. Also angesichts, also noch einmal bei den USA geblieben, irgendwie die ganze Tea Party Bewegung. Also das ist ja nicht nichts. Das ist ja nicht so, das sind irgendwelche einzelnen Verrückten oder so. Sondern das ist ja eine gesellschaftliche Macht, die da dran hängt. Und da finde ich dann auch, relativ viel, sehr legitim an Kritik, die dann halt auch sehr deutlich ist oder wie ich da finde, sehr humorvoll und die gleichzeitig aber auch davon ausgeht, natürlich erreichst du die damit nicht. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Also ich glaube nicht, dass ich irgendeinen fundamentalistischen Christen irgendwie durch rationale Argumentation davon abbringen kann, dass er halt denkt, dass Darwin des Teufels ist und mit Adam und Eva die ganze Sache angefangen hat. Also ich glaube, da geht es wirklich eher darum, dafür zu sorgen, dass die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nicht kippen. So, und irgendwann, wie gesagt, in der Schule irgendwie Religion in Bio gelehrt wird. Werden wir ja gleich rausgeworfen? Ja, das ist der Hausmeister. Möchtest du noch eine Abschlussbemerkung? Musst du auch nicht, ne? Also ich hab jetzt keine Abschlussbemerkung im Sinne von, das ist jetzt das eine runde Ding. Vielleicht nur noch ein ich würde, ich habe da wirklich gar keinen Dissens zu, auch in dieser genau dieser Unterscheidung. Vielleicht nur abschließend zu den sich lehrenden Kirchen. Worauf ich da auch hinaus wollte, sind dann ja aber auch genau die neuen Formen. Also in dem Moment, wo sich gleichzeitig die Kirchen so tendenziell eher lehren und es Kirchenaustritte gibt und so weiter und so fort, gibt es aber zunehmend diese indirekten Formen. Also es ist nicht so, dass es einfach weg ist, sondern es gibt eben andere Formen und der Vortrag versteht sich dann eben auch als Plädoyer, da möglichst genau zu sein und sich möglichst genau anzugucken, wer ist da jetzt gerade eigentlich auf welchem religiösen Ticket wie unterwegs. Ja. We'll be right back. Haben wir hier gleich rausgeworfen? Ja, das ist der Hausmeister.